Sie ist verbrannt. Wenn sie es wäre, würdet ihr von mir es hören? Warum erschreckest du mich denn? O Rächer, o meine Rächer! Eure? Eure Rächer? Wenn ich mich wieder je entwöhnen müsste, dies Kind mein Kind zu nennen. Nennt ihr alles, was ihr besitzt, mit ebenso viel Rechte das eure? Nichts mit Größem. Alles, was ich sonst besitze, hat Natur und Glück mir zugeteilt. Dies Eigentum allein danke ich der Tugend. Oh, wie teuer lasst ihr eure Güte, Nathan, mich bezahlen. Wenn Güte in solcher Absicht ausgeübt noch Güte heißen kann. In solcher Absicht? In welcher? Mein Gewissen... Daya, lass vor allen Dingen dir erzählen... Mein Gewissen, sag ich... Was in Babylon für einen schönen Stoff ich dir gekauft. So reich und mit Geschmack so reich, ich bringe für Rächer selbst kaum einen schönern mit. Was hilft's? Denn mein Gewissen, muss ich euch nur sagen, lässt sich länger nicht betäuben. Und wie die Spangen, wie die Ohrgehenke, wie Ring und Kette dir gefallen werden, die in Damaskus ich dir ausgesucht, verlanget mich zu sehen. So seid ihr nun. Wenn ihr nur schenken könnt, nur schenken könnt. Nimm du so gern, als ich dir geb, und schweig. Und schweig. Wer zweifelt, Nathan, dass ihr nicht die Ehrlichkeit, die Großmut selber seid? Und doch... Doch bin ich nur ein Jude, gell? Das willst du sagen. Was ich sagen will, das wisst ihr besser. Nun, so schweig. Ich schweige. Was Sträfliches vor Gott hierbei geschieht und ich nicht hindern kann, nicht ändern kann, nicht kann, komm über euch.